Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des einzigen Formates in Deutschland, das nicht für den Webvideopreis nominiert wurde. Ja, wir sind Podcast, David. Ach so, oh, ja. Ach doof. Aber an dieser Stelle muss ich eine Sache sagen. Ja. Die Lottozahlen von der nächsten Woche sind 6, 17, 23, 42, nicht so langsam, 49 und die Superzahl ist die 3. Ja. Warum, wie kommst du darauf hier jetzt einfach so? Ich bin Hellseher, David. Ihr habt es vielleicht, die aufmerksame Hörer des Podcasts haben es schon gemerkt. Ich habe vorhergesagt, wie der Webvideopreis dieses Jahr stattfindet. Ich wusste das wirklich nicht. Ich habe das geraten, basierend auf den Informationen sozusagen. Analysedaten. Die gehören zu Ströer und sie haben gesagt, das findet in ganz Deutschland statt. Und basierend darauf habe ich gesagt, okay, pass auf, die machen das als Außenwerbung und jetzt machen sie es wirklich als Außenwerbung. Die hätten mich mal richtig gut bezahlen sollen für diese Idee. Aber bevor wir jetzt auf das Thema Webvideopreis kommen und auch noch viele andere Themen, haben wir jemanden, der uns tatsächlich Geld bezahlt hat. Jetzt kommt Werbung. Ja. Sky. Und zwar das Sky-Ticket hat jetzt ab heute ganz neu im Angebot Das Boot. Das ist ziemlich krass, weil die Serie, ich hatte erstmal, wo ich noch nicht gehört habe, dass es Das Boot wieder gibt, dachte ich so, ach, wie cool, weil die Serie basiert auf dem, was damals in den 80ern schon richtig groß geworden ist. Das Boot ist ja, ich glaube, bis rüber in die USA. International, ja. Ich glaube, damals gemacht von Wolfgang Petersen, der, ich glaube, zuvor oder danach die unendliche Geschichte gemacht hat und ja dann irgendwann in die USA rübergeschwappt ist, dann für großartigen Müll wie Troja verantwortlich war. Aber hier in Deutschland hat er richtig geile Scheiße gemacht. Eben unter anderem Das Boot, den ich damals den gab es in einer 4-Stunden-Version, glaube ich, auch als TV-Zweiteiler habe ich ihn damals gesehen. Leute wie Herbert Grönemeyer haben da zum Beispiel mitgespielt. Geil. Und das Beste an Das Boot, also der Film war wirklich klasse, super spannend auch. Also was die geschafft haben auch, war der Song. Kennst du den? Nee, hat den Herbert Grönemeyer gesungen? Von 1991 war das Das Boot von Alex Christen, nee, von U96 hießen die. Das Boot. Kennst du nicht? Da bist du zu jung für, ne? Ich bin da zu jung für. Aber als jemand, der zu jung dafür ist, habe ich jetzt halt die Möglichkeit, da mit der Serie einzusteigen. Eine Produktion für 26 Millionen Euro. Mhm. Leute wie Tom Blaschier, mit dem wir auch schon drehen durften. Wir sind quasi auf einem Level. Aber Robin, ist das Zufall? Kurz nach unserem Game of Thrones Video ist er da. Zufall? Ist er bei Das Boot? Ich glaube nicht. Ja, alle 8 Folgen sind jetzt auch schon online. Man kann die direkt binge-watchen mit dem Sky-Ticket. Wenn man das jetzt kauft für 4,99, kriegt man übrigens November und Dezember, also bis Ende des Jahres, das inklusive und kann jetzt komplett bis Ende des Jahres nicht nur natürlich Das Boot streamen, sondern auch all die anderen Serien. Das ganze Ding ist monatlich kündbar und ja, das Ich glaube tatsächlich, dass die Serie damit teurer ist als der Originalfilm von damals. Das kann echt gut sein, ich natürlich. Denke schon, ja. Ja. Und vielleicht auch genauso gut oder noch besser. Bin gespannt, wie es weitergeht. Guckt es euch an, ihr werdet es rausfinden. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wo kriege ich dieses tolle Angebot? Das gibt es wieder unter bit.ly/Lästerschwestern mit AE. Also bit.ly/Lästerschwestern mit AE. Oder natürlich auch bei uns in der Instagram-Bio wie beim letzten Mal. Und jetzt geht's weiter mit etwas, das tatsächlich auch besser ist als das Original, zumindest vor letztem Jahr, der Webvideopreis. Ich wohne ja in Berlin am Hauptbahnhof in der Nähe. Und ich bin wirklich täglich am Hauptbahnhof. Und ich habe noch nicht ein einziges Mal gesehen, dass irgendwie eine Nominierung darüber gelaufen wäre. Ich war mir jetzt auch gar nicht mehr sicher. Aber das ist so, gehört auch zu dem Webvideopreis dieses Jahr, dass ganz viele sich nicht mehr sicher sind. Was ist das hier jetzt eigentlich so? Weil ich war mir nicht mehr sicher, werden jetzt nur die Gewinner bekannt gegeben über die Ströer-Anzeigen? Die Nominierten erstmal. Ich glaube, was mit den Gewinnern passiert, ist noch gar nicht klar. Ach so, ja, also, okay. Auf jeden Fall hieß es ja dann, es gibt, ne, also, gibt es jetzt keine Gala mehr? Gibt es jetzt doch eine Gala? Es gibt auf jeden Fall eine Party, habe ich irgendwie noch gehört. Genau, wir sind irgendwie eingeladen worden zu einem Dinner, aber das findet, also ich weiß auch nicht, ich glaube, es findet sogar statt, bevor die Gewinner, also keine Ahnung. Ich weiß, ich habe die Gewinner dazu Moment, eingeladen. Moment, ihr seid eingeladen zu einem Dinner und ich nicht? Nee, ja. Man muss aber halt wieder nach Düsseldorf dafür fahren und das ist, also es ist wie schön, weil sie haben halt sozusagen, ich glaube, die Idee ist cool, weil sie sagen, wir reproduzieren damit dieses Klassentreffen-Feeling, aber ich habe halt die Sorge, dass, weil es eben keine Gala ist, ganz viele Leute zu diesem Klassentreffen nicht erscheinen werden Unter anderem ich, weil ich halt nicht weiß, ob es wirklich ein Klassenabfällig ist. Das ist so eine Henne-Ei-Frage. Ich werde halt deswegen nicht hinfahren, weil ich habe keinen Bock, auf eigene Kosten für ein Abendessen nach Düsseldorf zu fahren, wenn dann da am Ende 10 Leute sitzen. Ja. Ne? Und wenn es mehr Leute sind, geil, aber das weiß ich halt vorher nicht. Und das ist halt so, das ist eine schwierige Sache. Wir müssten eigentlich öffentlich machen, wie viele Leute schon zugesagt haben oder nicht. Auf jeden Fall können wir sagen, dass der Webvideopreis, die Nominierten sind jetzt seit Freitag bekannt. Und ich habe mich ja schon ein bisschen bereit gehalten, wobei eigentlich habe ich gar nicht damit gerechnet, dass sie dieses Jahr wieder so blödsinnige Nominierungen. Dafür haben sie viel zu viel vorher schon umgestellt und viel zu viel auch wieder herumgepoltert, dass sie nochmal in sich gegangen sind und das ganze Ding umgeschmissen haben. Daher liest sich die Liste der Nominierten tatsächlich richtig gut. Also ich muss auch sagen, es sind viele Leute nominiert, viele Videos, die ich sehr schätze. Das ist natürlich sehr subjektiv, was man aber auch dazu sagen muss, das ist auch die Nominiertenliste. Denn die Nominiertenliste wurde subjektiv zusammengestellt von den beiden Gründern, die im Alleingang entschieden haben, wer von den Nominierten sozusagen ihrer Meinung nach nominierungswürdig ist. Halte ich immer noch für sehr problematisch. Aber es sind viele, viele tolle Sachen dabei. Es sind auch ein paar Sachen dabei, wo ich wieder sage, ich weiß nicht, ob das ein Webvideopreis wert ist, weil die Aktion zwar geil ist, aber das Video dazu sozusagen nicht gut, also oder nicht auszeichnungswürdig meiner Meinung nach, sondern die Aktion dahinter ist aber eine geile. Das war ja in den Vorjahren eigentlich okay. Ich meine, zum Beispiel gab es ja sowas wie Loot für die Welt, war ja auch mal nominiert. Ist auch ausgezeichnet worden, ist sicherlich kein guter Livestream, weil das ist 48 Stunden Chaos. Aber da wurde auch die Aktion ausgezeichnet. Das ist aber damals halt in der Kategorie passiert, die extra Charity hieß. Ja, aber und jetzt sie waren keine Kategorien Moment, mehr. Sie sind auch nominiert, ihr wart auch nominiert in demselben Jahr, als wir für sie keinen gewonnen haben. Für Gaming, stimmt. Wart ihr in der Kategorie Gaming und das hat auch nicht wirklich gepasst. Jetzt gibt es ja keine Kategorien mehr, dadurch wirkt es halt noch mal schwieriger, weil du Videos gegeneinander anlaufen lässt, die zum Teil super produziert sind, zum Teil eben dann doch nur eine Aktion sind, zum Teil, also es wirkt auch so ein bisschen, als hätten die beiden sich gedacht, ja, irgendwie haben wir keine Kategorien mehr, müssen aber doch noch irgendwie alles runterbringen. Zum Beispiel bei Gaming ist dann jetzt irgendwie dann Gaming Game, ist Game drin. Game 2 und Minecraft-Videos. Ja, und Minecraft-Videos. Ja. Game 2, klar, gönnt man auf jeden Fall. Auch der Changeman ist eine Sache, wo ich sage, der hat den Preis, haben wir letztes Jahr auch genannt, schon seit längerem verdient gehabt. Schwierig finde ich, allein die Raik-Anders-Doku. Da haben wir hier ja schon auch zur Genüge drüber gesprochen. Und ich fand die Doku, wie gesagt, sie hatte für mich immer diesen Beigeschmack, dass da jemand seine eigene kleine Agenda, so einen Gegenschlag ausholen wollte. Und das war für mich kein guter Grund, um so eine Doku zu machen. Auch wenn die Doku jetzt gar nicht so verkehrt gewesen ist. Aber sie hat irgendwie an den falschen Stellen angegriffen. Ist für mich nicht auszeichnungswürdig. Ja, und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich zähle gerade noch mal durch. Es sind nämlich insgesamt 10,5 würde ich mal sagen. Funkkanäle. Funkkanäle oder beziehungsweise Funkformate. Beziehungsweise also öffentlich-rechtlich, einer ist nur vom WDR. Also ich glaube, es sind 10 öffentlich-rechtliche Formate, von denen sind 9 von Funk. Das zeigt, glaube ich, auch noch mal, also wenn es kein ist, da war auch eine Sache, die kritisiert wurde von einigen, dass der Webvideopreis dieses Jahr mit dem ZDF zusammenarbeitet. Inwiefern das jetzt tatsächlich der Fall ist, ist ein bisschen unklar, weil es gibt ja keine Gala, die im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und der Grund, warum das ZDF damals mit ihnen zusammenarbeiten wollte, war ja, dass es hieß, es gibt dann für ihr ZTI Talents, also ihr Recruitment-Programm, irgendwie die Webvideotage. Die hatten sie ja letztes Jahr groß angekündigt. Von denen haben sie jetzt gar nichts mehr erzählt. Mhm. Also, und das hat natürlich so ein leichtes Beigeschmack-Ding wieder für alle, die Verschwörungstheorien zu diesem Preis aufmachen. Ja, wobei ja nicht jeder Verschwörungstheorien dazu aufmacht. Kommen wir gleich dazu. Ja, also es ist auf jeden Fall, also ich finde, das ist eine tolle Liste, aber für mich hat es halt immer noch einen Beigeschmack, dass die Liste eben von 2 Leuten erstellt wurde und deswegen meiner Meinung nach nicht groß repräsentativ sein kann, gerade wenn die Leute dahinter mit dem ZDF arbeiten oder jemand wie Sebastian Linder, der irgendwie jedes Jahr dabei war, da fühlt sich so an wie, der macht super Videos, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie, da müssen wir natürlich wieder nominieren, weil ja, oder eher, der war jedes wir Jahr wissen, dabei oder wir so. Kennen uns halt nicht aus. Und das ist ja immer das Problem. Also das haben die ja sogar bei den Oscars, dass du, da haben sie halt so, ne, weil in der großen Academy sind dann aus allen Bereichen dann Gewinner drin und die sollten sich dann theoretisch damit auskennen. Aber dass natürlich die Schminkmädels keine Ahnung haben, was im Gaming-Sektor los ist und umgekehrt ist gar kein Wunder. Deswegen gab es ja die Academy, die das hätte festlegen können. Und 2 alternde Kerle wissen natürlich umso weniger, was los ist. Die haben sich sicherlich auch beraten lassen. Aber, ne, also, wie gesagt, aber dafür finde ich die Liste tatsächlich gar nicht schlecht. Deutlich besser als letztes Jahr, weil auch ganz viele Namen dabei sind. Also zum Beispiel Tino Bormelino, den ich sehr schätze. Da sind wirklich gute Dinge dabei. Ich finde das immer noch schwierig, wie dieser Preis sich irgendwie gestaltet. Jetzt auch zum Beispiel das Wahlabstimmungsverfahren über WhatsApp und über, was habe ich gelesen, Facebook Messenger. Wo man dazu sagen muss, also, der ist ja halt recht leicht zu hacken. Also beides sind Produkte von Facebook, über die das jetzt stattfindet. Aber sozusagen, es gab einige, die kritisiert haben, so, ich möchte mich auf diesen Plattformen nicht anmelden. Ja. Das gab es aber letztes Jahr auch schon, weil letztes Jahr war es ja über Twitter, Instagram und Facebook. Nur letztes Jahr war halt Botting extrem einfach, auch die Jahre davor. Über die Website war Botting sicherlich eine Sache, die auf jeden Fall technologisch sehr aufwendig unterdrückt werden musste. Und bei WhatsApp hast du natürlich den Vorteil, dass du da nur teilnehmen kannst, wenn du auch eine neue Nummer hast. Du kannst sicherlich irgendwie auch Nummern spoofen oder dir mehrere Nummern digital im Internet kaufen oder keine Ahnung was. Aber ich halte das für viel schwieriger da zu botten, als einfach Likes zu kaufen bei Instagram, was letztes Jahr vorgekommen ist. Aber es ist natürlich so eine, es fühlt sich an wie so ein, wir müssen auf irgendwie Zwang trendy sein, genauso wie die Bundeswehr mit ihrem Bundeswehrkanal irgendwie einen WhatsApp-Chat hat, wo sie dir kleine Snippets von der Bundeswehr schicken. So, das fühlt sich halt alles so an, so okay, WhatsApp kann ein cooles Tool sein, aber brauche ich das wirklich für so ein Abstimmungsverfahren? Gleichzeitig ist es aber auch tatsächlich sehr sinnvoll, um die Kritik aus den Vorjahren damit zu umgehen, weil du es halt schwerer manipulieren kannst. Gleichzeitig ist es halt ein Facebook-Ding und ein Datending. Also es ist, ja, es ist, So ein bisschen nehmen sie sich durch dieses Ding halt tatsächlich die Relevanz. Also weil es fehlt so ein bisschen die Schlagkraft aus dem letzten Jahr, beziehungsweise vorletzten Jahr. Die hatte natürlich ein bisschen damit zu tun, dass es halt diesen krassen Skandal gab. Aber irgendwie fühlte sich das auch in den Jahren davor mehr so an wie, heute ist der Stichtag, heute, alle machen dann Werbung dafür. Das fehlt jetzt so ein bisschen. Also ich hatte jetzt von mehreren mitbekommen, dass sie sagten, Moment, die gab es jetzt schon, die Nominierung, die haben es gar nicht so richtig mitbekommen. Ja. Und dadurch, dass da jetzt keine Gala stattfindet, ist natürlich, läuft der Preis Gefahr, so ein bisschen an den Rand gestellt zu werden. Aber das kann für mich auch, hatten wir schon mal hier gesagt, auch der richtige Weg zur Genesung sein. Es ist auf jeden Fall kein Weg dahin, wo Herr Newstime diese Woche, das ist so ein Video, da muss ich sagen, da ist mir tatsächlich fast der Kragen geplatzt, als ich das Video gesehen habe. Das hieß RIP Web Videopreis und war von hinten bis vorne die größte Scheiße, die ich seit langem gesehen habe. Es fängt an mit, Leute, der Web Videopreis ist tot, weil eine Preisverleihung kann ja keine Preisverleihung sein, wenn es keine Preisverleihung gibt. Also die Gala, aber es war eine Info, zu der er ja auch schon ein Video gemacht hat. So ein dummes Argument, dass ein Preis sich nur dadurch irgendwie auch gerechtfertigen würde, dass es eine Gala gibt. Ich hab ja sowas Ähnliches auch schon im Podcast gesagt, dass ich die Gala wichtig finde. Aber zu sagen, ich glaube, im Reddit hatten dann einige Leute gemeint, dass sie sozusagen noch nie mitbekommen haben, dass es eine große, irgendwie im Fernsehen ausgestrahlte Nobelpreis-Gala gibt. Ich hatte ja auch gesagt, dass zum Beispiel die Screen Actors Guild Awards und so, dass diese Awards, die eigentlich die wichtigen sind, also die auch ein bisschen als Maßstab für die Golden Globes und die Oscars gelten, dass von denen kriegst du ja auch nichts mit. Für die gibt es Galas, aber die werden nicht millionenfach im Fernsehen gesehen und ausgestrahlt. Nichtsdestotrotz ist es halt völlig abstrus, einem Preis irgendwie die Daseinsberechtigung abzusprechen. Deswegen das ist auch das wieder entbehrt jeglichem Journalismus und die Hälfte des Videos ist dann, wie Herr Newstime erklärt, dass er ja letztes Jahr als Zeichen der Aussöhnung zum Webview-Preis gegangen ist, weil er eingeladen wurde. Also ich kann mich noch an seine Tweets erinnern, der war richtig gierig darauf, dahin zu kommen, weil er natürlich auch Teil der Gruppe sein will, wie das auch bei Mr. Trashback immer war, der auch so immer so am Rande stand, nie wirklich ernst genommen wurde und sich durch seine News irgendwie oder irgendwie durch diese Szene-Ding immer rein gemobst hat in diese Gruppen und trotzdem nie wirklich ernst genommen wurde oder aufgenommen wurde. So ist das gefühlt, hat sich das irgendwie auch da irgendwie dargeboten und dann kam er da wohl an. Und ist abgewiesen worden. Und dann haben sie ihm aber auch, dann haben sie ihn dann zwar persönlich abgeholt, aber er hat nur einen Platz in der letzten Reihe bekommen. Und dann ist er aber auch nicht auf die Party hintergekommen. Und überhaupt war das alles sehr unorganisiert. Und ich finde das sehr krass, weil das einerseits geht es in dem Video hauptsächlich darum, wieder mal um Herrn Newstime und dass er nicht behandelt wurde, wie er das verdient. Zweitens impliziert das auch so ein bisschen für mich, dass, also weil er hat jetzt mitbekommen, es gibt keine Gala, da kann er sich richtig daneben nehmen. Der hätte niemals das Maul aufgerissen, wenn es doch eine Gala gegeben hätte dieses Jahr, weil er ja dann vielleicht auf die Party eingeladen wäre. Das wäre doch ganz nett gewesen. Ich finde das alles so ätzend. Auf jeden Fall ist das kein Video, was irgendwelchen journalistischen Ansprüchen entspricht. Der will er sein, hat ja jetzt auch ein Portal, wo er journalistischen Kram von sich gibt. Und ich finde, also ich habe zum Beispiel auch was gepostet zum Webvideopreis und alle wissen, dass ich kein Fan vom Webvideopreis bin. Aber ich finde, wenn die, wie dieses Jahr, wenn die Zeichen zu erkennen sind, dass es in die richtige Richtung geht, dann muss man das auch anerkennen. Und ich finde, gerade wenn man als Kritiker in der Lage sein kann, zu sagen, hey, geht ja doch was, dann muss man, finde ich, dann kann man das auch, kann man das Ganze auch ehren oder den Stolz, kann man seinen Stolz auch irgendwie runterschlucken und das irgendwie würdigen. Ja, oder auch halt inhaltliche Kritikpunkte vorbringen und halt auch argumentieren, warum eine Gala seiner Meinung nach wichtig ist für den Preis, anstatt einfach nur zu sagen, es ist kein Preis mehr, ich bin letztes Jahr nicht eingeladen worden und dann war ich da und dann Also, so funktioniert das Berichterstatten von diesem Typen und ich kann immer noch nicht verstehen, warum das Ding, warum so der Scheiß Abonnenten. So viel draufgeklickt wird. So krass. Übrigens eine Sache, auf die ihr auch draufklicken solltet, den einzigen Preis, den man eigentlich gesehen haben muss, den Anti-Webvideopreis 2018, ein Preis, den David und ich dieses Jahr zusammen verliehen haben. Das Video ist jetzt auch online auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ist jetzt schon online. Okay. Ja, wir haben dieses Jahr das mal zusammen gemacht, weil wenn man in YouTube kritisieren darf, dann nur wir und dann auch nur wir zusammen. Da haben wir tatsächlich jetzt lange überlegen müssen, aber so ganz die großen Skandale waren dieses Jahr gar nicht. Jetzt Milch ist Gift war noch der größte und ich muss sagen, für mich haben sich so zwei Figuren dieses Jahr als die beiden Figuren herausgestellt, wo ich dachte, das schadet YouTube. Auf der einen Seite Montana Black, der, wir haben ja schon mehrfach über ihn gesprochen, der den Kids so Sachen eingebläut hat in den letzten Wochen und Monaten, wo man sich fragen muss, ist das noch cool oder nicht? Ist das noch real, so wie er das immer wieder sagt? Aber darüber haben wir schon zu Genüge gesprochen. Eigentlich müssen wir uns das aufheben für unseren Jahresrückblick, den wir ja livestreamen wollen eventuell. Dann rede ich einfach nicht weiter. Aber die zweite Person wäre Herr Newsom gewesen. Aber da können wir dann noch im Jahresrückblick, warum wir das so schwierig finden, was der zum Teil macht. Wir wurden auf ein Thema aufmerksam gemacht von mehreren Stellen, unter anderem dem Boris von Übermedien und haben erst gar nicht glauben wollen, dass das ein Thema ist. Es geht um Gamerleaks. Es ist ein Hashtag, der sich gerade auf Twitter verbreitet, gar nicht so groß ist. Es ist jetzt kein zweites MeToo, aber ich habe erst gar nicht verstanden, was soll das gerade schon wieder sein. Es erinnerte so ein bisschen an Gamergate und tatsächlich geht es so ein bisschen. Die umgekehrte Version von Gamergate so ein bisschen. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung. Ähnlich. Also, es geht darum, dass es fing wohl an mit einer 21-jährigen Frau aus Bayern, die auf einen sexistischen Kommentar auf Twitter reagiert hat und dann aufs Übelste beleidigt wurde. Das Ding, was wir hier sowieso immer wieder wiederholen im Podcast, Geschichten von Leuten, die auf Social Media niedergemacht werden. Und daraufhin hat sich diese Frau zusammengeschlossen mit so einer Gruppierung von Leuten, die sich für sie eingesetzt haben, weil sie wurde dann den ganzen Tag bombardiert, mehrere Tage lang mit so Sprüchen wie, ich werde deine Fotze zerknallen oder du wirst durchbrechen, wenn ich dich penetriert habe. Also so richtig übler Scheiß. Und der Account von ihr auf Twitter wurde dann wegen Hate Speech gesperrt. Krass. Statt der Hater hat sie das erwischt und daraufhin hat sich so eine Welle der Solidarität gegründet und der Hashtag Gamerleaks, unter dem dann Leute, Betroffene quasi von ihren Schicksalen erzählen, aber erklären. Aber wie kommt das Thema Gaming jetzt damit rein? Das ist halt die Frage. Also ich habe mehrere Sachen dazu gelesen, unter anderem in der Vice. Und da schreiben sie, sie hat dann ganz viel Hate von Gamern bekommen. Und das Ding ist, ich kann nirgendwo den Bezug so richtig feststellen. Ja. Ich habe nirgendwo tatsächlich lesen können, dass es da, ne, ich meine, weil auf der einen Seite muss man ja immer wieder sagen, dass diese auf Twitter sind, die User, die sind halt sehr jung, würde ich fast mal. Also diese harten User, die das besonders viel nutzen, würde ich sagen. Also die dann auch sich in Gruppierungen zusammenschließen. Es gibt ja Sift-Twitter zum Beispiel. Und sicherlich zocken aber da auch sind die viele. Sehr jung? Also ich mitbekommen habe. Ich habe keine Statistik, aber ich würde mal vermuten, ich kenne das ja, ich glaube, die Jugend benutzt heute mehr WhatsApp mittlerweile und ist in WhatsApp-Gruppen Absolut. Organisiert. Twitter ist generell sehr minimal eigentlich. Ja, war mal größer, ist richtig. Ja. Instagram ist wahrscheinlich deutlich aber größer. Aber ich glaube, auch bei jüngeren Menschen ist das nicht mehr so das Thema. Also was ich mitbekommen habe, ist unter dem Hashtag zumindest, also wenn ihr auf Twitter sucht, das ist Hashtag gamerleaks.de sogar, dass da auch viele Leute dann solche Sachen gepostet haben wie, ich bin als Frau, wenn ich in einem Voice-Chat bei Counter-Strike mein Mikro anmache, sozusagen schon ganz oft beleidigt worden, weil ich halt eine weibliche Spielerin bin. Und das ist tatsächlich eine Sache, also die ich auch selber schon miterlebt habe und so weiter und die man ja auch auf Twitch ab und zu mal erlebt, dass irgendwie irgendwelche weiblichen Spielerinnen oder weibliche Streamerinnen beschimpft werden, weil sie irgendwie Frauen sind und mit Gaming nichts zu tun haben sollen und so weiter. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall existiert. Und dass ja man auch das Thema Gaming immer so als eher männliches Thema verkauft. Und auch in der Spieleindustrie werden das Guild Wars 2-Thema ja mal hier auch im Podcast, wo eine Entwicklerin von der Community quasi für sexistische Kommentare sie hat das Thema Sexismus quasi mit in die Diskussion gebracht. Und dafür wurde sie dann wiederum sexistisch beleidigt und ist dann dafür gefeuert worden. Aber könnt ihr in der Folge mal anhören, wir haben schon drüber gesprochen. Also es gibt immer wieder so Fälle, wir hatten es neulich auch mit Giga, die so einen Tweet rausgehauen haben, ob Frauen auf Twitch streamen dürfen und ob man auch weibliche Spieler sind. Das sind ja die geringeren Sachen, ne? Also dass die, worum es denen, glaube ich, eher geht, ist wirklich diese, wie es im englischen Raum auch diese Toxic Masculinity, also dass diese toxischen Männergruppen, die dann gegen Frauen hassen, ganz häufig nicht mal, weil sie was gegen Frauen haben, sondern einfach, weil sie auffallen wollen oder weil sie ihren Hass auf alles irgendwie loswerden wollen. Das ist zumindest, also es gibt ja in den USA auch diese Incel, heißt das, glaube ich, Bewegung, also so Männer, die sich selber sozusagen so sagen, so keine Frau will mich, weil alle Frauen einfach immer nur, also dieses Typische, was man so in so einem Film in den 90ern gesehen hat, so weißt du, so Frauen die wollen immer auf nur die Bad Boys. Die Bad Boys und die Nice Guys, gibt auf Reddit auch ganz geile Communities, einfach so Nice Guys ist das, glaube ich, wo quasi Frauen Screenshots teilen Warum von Männern. Kennst du die? Nein, weil Frauen Screenshots teilen von Männern, die sagen so, ich bin doch einfach nur ein netter Typ. Und dann halt irgendwann sagt sie so, ja, sorry, aber ich stehe halt einfach nicht auf dich oder sowas. Und dann fängt es halt an, mega creepy oder beleidigend zu werden und so weiter. Und das jedes Mal. Gibt es auf der anderen Seite auch. Es gibt auch Are Nice Girls, wo quasi noch das Gleiche umgekehrt passiert. Aber was ich halt so spannend finde an dieser Diskussion ist, es gibt sicherlich viele Männer, die gerne Videospiele spielen und die gleichzeitig auch noch Rassisten und Sexisten und Vollidioten sind. Und es gibt aber auch. Da waren aber auch ganz viele Kommentare, weil da eben ganz viele Kommentare dabei waren, wo Leute geschrieben haben, mich hat einer beleidigt und der hat aber auch Counter-Strike gespielt. Ja, genau. Und es, für mich las ich das wirklich so und ich möchte ja schon gerne annehmen, dass die Person recht hat. Also ich will gar nicht sagen, das Opfer, nee, ich will es gar nicht abstreiten und will gar nicht sagen, no, nicht schon wieder, regt sich wieder eine Frau auf, sondern wir beide sind ja schon so, dass wir uns das dann genau angucken. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass der Hashtag auch Human League sein heißen könnte, weil dieser tägliche Sexismus und dieser tägliche Rassismus in irgendwelchen schwarzhumorigen, ne, schwarzhumorig da in Anführungszeichen, Tweets oder Gags. Ja, einfach sehr offen sexistisch und offen rassistisch. Das gibt es halt leider. Überall. Ja, leider überall und gerade auf Twitter überall. Ich finde es tatsächlich eher befremdlich, dass das jetzt wieder am Thema Gaming festgemacht werden soll. Also weil das auch wieder so ist, also wie du gerade sagtest, es gibt wahnsinnig viele Gamer, die dazu gehören, gibt aber auch sicherlich ganz viele, die nicht zocken und genauso scheiße sind. Ist schwierig für mich. Ja, also vor allem, und das finde ich halt das Skurrile, der Giga-Tweet alleine oder dieser Guild Wars 2-Fall alleine oder Gamergate alleine als einzelne Fälle sind für mich stärker als alles, was ich unter diesem Hashtag darunter gelesen habe. Ich habe also irgendwie haben sie offengelegt, dass irgendein Twitch-Streamer, der irgendwie ein paar tausend Follower hat, auch irgendwie mal was Sexistisches gesagt hat. Wo ich sage so, ja, es gibt halt auf Twitch Hashtag guckt euch Montana Black an, auch Leute, die vielleicht nicht alles ganz korrekt machen manchmal. Und das, aber damit dann zu sagen, ja, alle Gamer sind so und Gamer sind so. Das ist halt so eine Stigmatisierung, die Sache auch nicht braucht. Und die hilft auch diesem Kreuzzug dann nicht, den man dann auf der anderen Seite aufmacht. Vor allem, weil Gaming halt so sehr im Mainstream angekommen ist. Das ist genauso wie zu sagen, alle Autofahrer sind Rassisten. So. Ja. Oder alle Leute, die gerne Brötchen essen, sind Arschlöcher. Da bin ich mir aber sicher, dass es so ist. Einfach nur, weil ich neulich jemanden gesehen habe oder zwei, drei Leute beim Brötchenessen mich beleidigt haben. So, irgendwie ist das sehr skurril. Es gibt sicherlich ein Problem, ich möchte das gar nicht kleinreden. Es gibt ein Problem, dass die Gaming-Industrie zum Beispiel schon sehr männerdominiert ist und dass auch ein Twitch sehr männerdominiert ist zum Beispiel. Das ist ein Thema, aber ich finde, mit diesem Hashtag lenkt man halt eigentlich von dem eigentlichen Problem ab, indem man es halt in eine Absurdität führt, die eigentlich nicht der Lösung irgendwie gut zuträglich ist. Also ich meine, du hast halt, ich kann das sehr wohl verstehen, wenn du in so einem Spiel wie Counter-Strike oder eben Call of Duty, was einfach Männer dominiert ist und dann hast du dann deinen Teamspeak, in dem treffen sich 10 Männer, vielleicht aber auch 2 Frauen. Und selbst wenn diese beiden Frauen nicht dabei wären, würden diese Männer, einfach um ihrer Maskulinität zu entsprechen, hauen sie sich Sprüche an. Ey, weißt du noch, gestern habe ich die Alte. Und, aber wer ist das? Ich kenne keine Männer, die so sind. Ich bin nicht so. Na doch, das habe ich schon. Also ich kenne solche Männer auch privat. Witzigerweise zocken die nicht. Nichtsdestotrotz. Ich hätte die auch eher im Fitnessstudio erwartet. So, weißt du, wenn wir jetzt schon bei Vorurteilen sind. Aber nichtsdestotrotz ist das ja eher eine Sache, das ist ein generelles Problem. Aber ja. Männerproblem will ich gar nicht sagen, das ist einfach generelles Problem. Aber dazu sagen, wie wir jetzt schon sagten, Gamer sind das, ja. finde ich falsch. Deswegen finde ich, Gamerleaks ist ein Hashtag, den ich an der Stelle nicht unterstützen möchte, weil weil ich ihn auch nicht so ganz verstehe. Also ich Sexismus-Leaks, das wäre doch ein ja. das könnte man noch machen. Oder mein MeToo ist so eine Sache auch. MeToo ist ein sehr unverfänglicher Hashtag, wo man nicht sagt, Asshole-Man, Hashtag, oder Nice Guys ist oder auch so, ne? Gibt dem Ganzen gleich so einen gewissen Unterton mit, wenn man das in eine bestimmte Richtung drängt. Für mich, also es gab ja neulich diesen Aufschrei wegen Men are Trash oder sowas, ne? Ja. Also Gamerleaks geht nicht ganz in die Richtung, aber es ist auch schon so ein bisschen sozusagen zu sagen so, ja, alle Gamer sind so, Gamer sind scheiße. Ja. Ohne in irgendeinen Kontext zu setzen, dass Gaming halt einfach eine Industrie ist, die größer ist als die Film- und Musikindustrie zusammen. Und wo halt eben auch die Mutti mit der kleinen Tochter mittlerweile auf einer Wii U oder einer Switch spielt. Oder an der Switch oder meine Großeltern haben Nintendo S mit Gehirnjogging schon seit Jahren. Leute spielen auf Für dem Handy. Sexisten? Don't you guys have phones? Ja, Leute spielen heute auf dem Handy die ganze Zeit. Also, was soll das? Ich verstehe es nicht. Naja. Apropos zocken. Der Robin hat sich diese Woche aufgeregt. Ich habe mich aufgeregt, weil, wie viele von euch vielleicht wissen, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, ich bin ein Riesenfan von eigentlich drei Sachen. Guild Wars, Path of Exile und Magic the Gathering. Und Magic the Gathering ist das Spiel, was ich, glaube ich, am längsten in meinem Leben spiele. Wer es nicht kennt, das ist das Sammelkartenspiel, was eigentlich alle Sammelkartenspiele erfunden hat. Ist inzwischen über 25 Jahre alt. Gibt es inzwischen auch in cooler digitaler Version. Und ich bin tatsächlich jetzt wenn dieser Podcast rauskommt, glaube ich, bin ich aktuell gerade in Warschau jetzt übers Wochenende und spiele da in einem Magic the Gathering-Turnier in Polen. Also ein großer Grand Prix, der da stattfindet, weil mir dieses so viel Spaß macht. Freak. Ja, und ein Spiel, auf das ich mich jetzt sehr gefreut habe, ist Artifact. Das ist das neue Kartenspiel von Valve, die zum ersten Mal, ich glaube, seit Portal 2 wieder ein Spiel rausbringen. Also wer Dota 2. Dota 2 ist danach noch rausgekommen, kann sein. Aber also wirklich lang. Und es ist tatsächlich auch ein Dota 2-Kartenspiel, ähnlich wie Elder Scrolls Legends oder Hearthstone für World of Warcraft, haben die quasi ihre existierende Marke genutzt, um drumherum ein Kartenspiel zu bauen. Und Richard Garfield, der Erfinder von Magic the Gathering, ist auch ein Teil des Teams. So. Und das Spiel war jetzt sehr, sehr lange in der Beta. Ganz viele Streamer und Pro-Spieler aus Magic und so weiter konnten schon mitspielen. Der Grund, warum das Spiel so einen großen Hype hat, ist unter anderem, weil alle Magic-Pros, die teilweise schon seit über 20 Jahren Profispieler sind, in ihrer gesamten Karriere, ich glaube, das Maximale, was Leute mal gewonnen haben an Turniergewinnen über den gesamten Zeitraum, ist irgendwie insgesamt knapp 500.000. Und Artifact hat jetzt schon angekündigt, dass beim allerersten Turnier das Preisgeld nur für den ersten Platz 1 Million sein wird. Also ganz, ganz viele Pro-Gamer, auch aus der Hearthstone-Szene und so weiter, stürzen sich da drauf. Und der Hype ist riesig. So, jetzt haben sie es tatsächlich geschafft. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der Hype war riesig, die Liebe war da. Alle haben sich mega drauf gefreut. Die Beta-Keys, die man schon irgendwie kriegen konnte auf manchen Events, sind teilweise für Hunderte von Dollar verkauft worden auf eBay. Bam, die NDA wird geliftet und man darf öffentlich das Spiel zum ersten Mal zeigen. Und sofort bricht es aus in puren Hass für Valve. Weil, was haben die gemacht? Die haben quasi das Spiel erstmal nicht Free-to-Play angeboten. Das heißt, du musst erstmal, ich glaube, fast 20 Euro sind das, irgendwie 17 Euro irgendwas, musst du bezahlen, um das Spiel zu kaufen. Schon das ist in der heutigen Zeit und gerade bei Kartenspielen ungewöhnlich. Dafür kriegst du dann 2 Starter-Decks und ein paar Booster-Packs. Dann sind die kompetitiven Spielmodi hinter Event-Tickets versteckt. Das heißt, wenn du kompetitiv spielen möchtest, musst du jedes Mal 1 Euro zahlen, um spielen zu dürfen. Um quasi dich reinzuholen. Es gibt zwar auch kostenlose Spielmodi, du kannst auch gegen Bots spielen und gegen Freunde kostenlos, aber wenn du halt so kompetitiv spielen möchtest in Events, die auch irgendwie, für die du auch irgendwas kriegst, musst du 1 Euro zahlen. Jedes Mal, wenn du neu spielen willst. Dazu musst du natürlich auch noch die Karten kaufen, weil das Spiel hat keinerlei Free-to-Play-Elemente, die du normalerweise kennst. Das heißt, du kannst kein Gold frei spielen, du kannst keine Karten frei spielen, es gibt keine Quests, nichts in diese Richtung. Wenn du mehr Karten willst, dann musst du die auch kaufen für echtes Geld. Das heißt, genauso tatsächlich wie ein Magic the Gathering im Papier funktioniert, in seiner Papierversion. Dazu kam noch, dass der Draft-Modus, also der Modus, wo du quasi Karten auswählst und kein fertiges Deck von Anfang an hast, der als der beste Modi gilt von all den Profispielern, die alle sagen, so, das ist das Ding, was Artifact groß machen wird. Auch die ersten Turniere in dem Spiel, die quasi so in der Beta schon stattgefunden haben, waren in diesem Modus. Und diesen Modus konntest du auch nur gegen Geld spielen. Den konntest du nicht mal kostenlos spielen. Das heißt, du kaufst ein Spiel für 17 Euro, um dann weiterzuspielen, musst du jedes Mal 1 Euro zahlen. Und um überhaupt spielen zu können, musst du noch mehr Packs kaufen. Für 2 Euro das Pack. Und jetzt kommt's, in den Packs waren dann auch noch dieselben Karten drin, die du im Starterdeck schon bekommst, die du aber nicht verkaufen kannst, weil jeder andere ja auch Karten aus dem Starterdeck hast. Und es gab einen Fall, einer der größten Streamer überhaupt in dem Bereich, hat direkt mit seinen ersten Packs 7-mal denselben Helden geöffnet, den jeder andere schon hat, der also völlig wertlos war. Mhm. Und da sind natürlich die Leute auf die Barrikaden. Den kann er nicht eintauschen. Anders als bei Hearthstone, wo es möglich ist, die Karten dann zu entzaubern und mit diesem Staub neue Karten zu erstellen, ist es hier eben nicht möglich. Im Grunde kann man sagen, ein Jahr, nachdem ich letztes Jahr das Video gemacht habe zu diesen ganzen Monetarisierungsproblemen, das Spiel mit der Gier hieß das Video, da habe ich so mal so einen Rundumschlag gemacht, hat man geguckt, wie hat sich die Branche eigentlich entwickelt und wie versucht sie Geld zu machen. Und es war damals schon so, dass ganz viele Leute sagten, wo wird sich das noch hinentwickeln? Und ich finde, dieses Jahr hat sich's nicht gebessert. Es gab es gab keinen Fall mehr wie Star Wars Battlefield, aber du hast immer noch diese Star Wars Battlefront, aber du hast immer noch diese Vorstöße, wo du immer wieder merkst, du hattest es auch gesagt, bei Reddit hatte einer das geschrieben, dass Donald Trump in seinem Buch mal geschrieben hat. Bei Art, also jetzt kommt's nämlich. Art of the Deal, ne? Art of the Deal ist das, also das hat er nicht selber geschrieben, das hat ein Ghostwriter geschrieben, aber jetzt kommt's nämlich, sie haben dann reagiert. An einem Tag. Innerhalb von einem Tag, einem Sonntag. Und haben gesagt, okay, Leute, passt auf, es gibt jetzt doch einen kostenlosen Draft-Modus. Das heißt, du musst für Draft nicht auch jedes Mal 1 Euro zahlen. Sie haben im Grunde alles revidiert, kürzen wir nicht, das noch ab. Nicht alles, also ist es immer noch ein sehr krasses Businessmodell, weil du musst immer noch 17 Euro zahlen, um reinzukommen. Du musst immer noch für die kompetitiven Modus jedes Mal 1 Euro zahlen. Und es gibt jetzt zwar keine Duplicates mehr in den Packs sozusagen. Mhm. Und es gibt dieses Dusting, was man aus Hearthstone kennt, also dass man Karten auch quasi wieder in andere Karten oder zumindest in Event-Tickets umwandeln kann. Aber es ist trotzdem immer noch so, dass du halt eigentlich alles kaufen musst in so einem Kartenspiel, es keine Free-to-Play-Optionen gibt. Und du kannst Karten tauschen, indem du sie auf dem Steam-Marketplace verkaufst. Da nimmt Valve aber selber wieder 15% von jeder Transaktion. Das heißt, wenn du eine Karte kaufst und wieder verkaufst und nochmal verkaufst oder so, hast du schon einen Großteil des Wertes der Karte schon wieder verloren. Also insgesamt muss ich sagen, ist das Businessmodell von Artifact, auch wenn sie jetzt reagiert haben, meiner Meinung nach eines der schlechtesten in der Geschichte von Videospielen. Und das ist jetzt nämlich das Ding, die Leute sind aber jetzt alle wieder voller Liebe, weil Valve innerhalb von einem Tag reagiert hat und gesagt hat, oh, okay, also es gibt jetzt das Ding, es gibt den Draft-Modus kostenlos und das haben die auch innerhalb von einem Tag gepatcht. Und ich frage mich halt, Magic the Gathering Arena kriegt das seit Monaten nicht hin, einen richtigen Modus herzustellen, wie du Karten wiederverwerten kannst, wenn du mehr als 4 Kopien hast. Und die haben das innerhalb von einem Tag geschafft, an einem Sonntag, das direkt in die Beta reinzupatchen, nur weil der Aufschrei so laut war. Und in The Art of the Deal steht halt sozusagen ein Tipp drin als Business. Wenn du quasi schlechte Nachrichten überbringen musst oder einen unfairen Deal hast, mach ihn noch unfairer und mach ihn dann ein kleines bisschen besser. Und dann denken die Leute plötzlich, oh, das ist ein guter Deal. Ja. Weil er ist ja besser als die Sache, die noch schlimmer gewesen wäre. Das ist halt das, was ich letztes Jahr in dem Video auch zum Beispiel am Fall von Deus Ex Human Revolution oder Mankind Divided war das, wo sie das erste Mal versucht hatten, den Leuten unterzujubeln, ein Vorbestellersystem, ich erinnere mich. Mhm. Wo du halt so ähnlich wie bei Kickstarter so Goals schaffen musstest. Und immer wieder passieren diese Vorstöße, wo du das Gefühl hast, Alter, dreist, da geht's ja jetzt kaum noch. Und dann passiert dann entweder so ein Ding, wo sie sagen, rudern nochmal zurück oder machen es wie in diesem Fall einfach nur ein bisschen weniger Scheiße. Ja. Battlefield 5 kommt ja komplett ohne Mikrotransaktionen aus. Da hat EA sich dann gedacht, okay, das können wir im Jahr danach nicht nochmal machen. Ich bin mir aber sicher, dass es nächstes Jahr nicht besser, sondern nur noch beschissener wird. Und das auf allen Ecken und Ebenen, also zum Beispiel zu Diablo Immortal, was wir für ein paar Folgen hatten, ist jetzt schon neulich geleakt, wie die Mikrotransaktionen aussehen könnten. Okay. Und das sah nicht gut aus. Ich habe mir das nicht genauer angeguckt. Ich hatte nur gelesen, dass dass das wohl relativ teuer werden würde. Und ich meine, davon ist auszugehen, dass sich die Dinge nicht verbessern. Dass sich ja damit Geld machen. Also das ist nämlich genau das Ding und das ist auch das, was ich so schade finde, weil dem Businessmodell wird ja recht gegeben, dadurch, dass Leute Geld dafür ausgeben. Ja. Und einige Leute hatten dann geschrieben, ja, aber warte mal, es ist doch voll okay, dass das teurer ist. Es ist ja auch ein Kartenspiel. Und dazu haben dann aber andere wieder geschrieben, warte mal, wenn ich jeden Tag draften möchte und mir alle Karten kaufen möchte in diesem Set, zahle ich weit über mehrere hundert Dollar. Wahrscheinlich eher so 500, ja. 600, 700 Dollar. Ich habe einen Streamer gesehen, der hat $500 in Packs investiert und hatte bei weitem noch nicht alle Karten. Und dazu kommen ja noch die ganzen Event-Tickets, die du kaufen musst, um dann wieder in den kompetitiven Modi spielen zu können, wenn du das möchtest. Und das Ding ist, das ist halt für ein Kartenspiel, Leute sagen, ja, warte mal, Kartenspiele sind halt teurer. Das Ding ist, sind sie halt nicht. Weil Red Dead Redemption ist in den Entwicklungskosten so viel höher und du zahlst halt einmal $60 und hast dann das Spiel. Warum ist ein Kartenspiel, nur weil es in der physischen Version natürlich teurer ist, Karten auch zu drucken, in der digitalen Version genauso teuer? Das macht keinen Sinn. Ja, und das ist richtig unfair und richtig scheiße. Das Ding ist nur, ich bin immer noch gehypt auf das Spiel, weil ich einfach, also es gibt halt einfach kein neues, gutes, digitales Kartenspiel, was so komplex ist wie Artifact. Und deswegen weiß ich halt einfach, ich werde denen trotzdem mein Geld geben, weil ich halt einfach ein Vollidiot bin und auf dieses Business. Und das ist das, was mich, glaube ich, am meisten aufregt, dass das Spiel so gut ist, dass ich halt weiß, dass ich trotzdem drauf reinfalle, obwohl ich es eigentlich nicht will. Und das ist einfach schade. Aber ich werde es trotzdem machen. Gerade kriegt der Fallout 76 auf den Sack, weil die denen auch Mikrotransaktionen unterjubeln. Und für 60 Euro dasselbe Spiel, was Fallout 4 schon ist. Also das muss man dazu sagen. Es ist eigentlich Fallout 4. Die Engine ist wahrscheinlich sogar noch dieselbe von Fallout 3. Und gerade laufen alle steil bei diesem Spiel. Ja. Und ich denke mir, Fallout 3 war schon Müll. Ich habe nicht verstanden, warum bei Fallout 4 keiner aufgeschrien hat. Jetzt auf einmal kriegen die Leute mit, Moment, ich glaube, Bethesda verarscht uns. Interessant fand ich es ja zum Beispiel auch, dass sich alle auf Starlink Battle for Atlas gefreut haben. Und auch da war klar, dass es im Grunde dasselbe ist wie Lego Dimensions. Das hatte ich auch letztes Jahr in meinem Video. Ja, Skylanders. Und Lego Dimensions ist mittlerweile eingestellt, weil das einfach kein Geld abwirft. Und da war es ja auch schon Skylanders mal teilweise die wertvollste Marke bei Activision war. Ne? Ist also richtig, aber da haben dann die Leute festgestellt, ne? Und so ist es jetzt bei. Um es nochmal kurz zu erklären, wer es nicht kennt, das ist so ein Toys-to-Life-Modell. Das heißt, du kriegst ein Videospiel, aber um Charaktere freizuschalten, musst du die in physischer Form als Spielzeug kaufen, was natürlich, weil es physisches Spielzeug ist, halt auch gerne dann mal 10, 20 Euro kostet. Ja. Und dann stellst du das auf so ein Near-Field-Communication-Feld und dann wird er sich ins Spiel reingebeamt. Genau, und aber um neue Sachen in diesem Spiel freizuschalten, musst du dir das Spielzeug kaufen. Du kannst nicht mit Spielzeit dir das freispielen. Und ich hatte das letztes Jahr bei Lego Dimensions schon gesagt, da waren im Hauptspiel 3 Figuren drin. Wenn ich mir jetzt aber ganz aktuell ist dieses DC Lego Villains rausgekommen, da sind 400 Helden drin. Die kriege ich mit dem einmaligen Preis von 60 Euro. Und da kriegst du halt zu 90 Euro für Lego Dimensions, kriegst 3 Figuren und musst dann jede einzelne Figur, die du um die weiteren Elemente des Spiels freizuschalten, musst du dir dazu kaufen. Also das ist hat sich leider alles nicht gebessert und es ist bei Starlink jetzt wieder genauso. Ich bin gespannt, wie sich der Mikrotransaktionsmarkt im Jahr 2019 entwickelt. Es ist wirklich zum Kotzen, aber Robin, du bist mitschuld. Ich bin mitschuld, aber ich glaube, ich werde Artifact sogar auch auf Twitch streamen und dann verdiene ich vielleicht wieder Geld, dass ich da wieder da reinstecken kann. Das ist meine Masche. So machen das die ganzen erfolgreichen Streamer auch. Gut. Naja, aber eines apropos sammeln und gut Geld verdienen. Wir haben diese Woche ein Leicester Award zu vergeben für die dümmste Marketing-Idee, die wir seit langem gesehen haben. Und zwar Feltins Plus, das ist eine Alkoholmarke, ist ein Bier, wirbt damit, und zwar, das ist, glaube ich, der genaue Wortlaut, unter jedem Etikett ein Influencer. Also zum einen muss man sagen, es ist kein Witz, so wie ich das verstanden habe, ich habe das öffentlich gesehen, gepostet, eine Bierflasche, wo du das Etikett abziehen kannst und auf der Rückseite ist ein Bild und ein cooler Fakt zu einem Influencer. So, jetzt gibt es hier mehrere Probleme. A, die Zielgruppe von diesen Influencern ist nicht wahrscheinlich in dem Alter, in dem man noch über Alkohol trinken darf. B, die benutzen das Wort Influencer als Werbewort. Das ist ja, ich kenne jetzt niemanden, der sagt, boah, voll geil, ich gucke all diese geilen Influencer, ich liebe Influencer. Mhm. Influencer ist, kommt ja eher aus der anderen Seite, nämlich aus dem Marketing und der Branche. Das heißt, das ist schon das völlig falsche Fall. Da müsste sagen, so coole Instagram-Stars oder YouTuber oder sowas, das kommt noch eher ran, aber Influencer als Wort. Und dann halt auch die Frage so, kaufe ich mir jetzt mehr Bier, weil da ein Sammelbildchen ist? Das habe ich ja als Kind gemacht noch mit Ü-Eiern oder so. Aber ist das in den Kronkorken drin? Nee, ist es auf dem Etikett hinten drauf. Okay, also das heißt, wenn ich mein Bier austrinke und dann auf einer Party sitze und kurz davor bin, kotzend auf die Toilette zu rennen, kann ich vorher noch reinschauen, ob die Lochis da drin sind. Da, genau, kannst du gucken, sind die Lochis da drin oder habe ich dieses Mal, also es ist ein ähnliches Businessmodell wie Magic the Gathering. Du ziehst quasi. Ja, ich meine, früher gab es Cola-Dosen, da wusstest du wenigstens noch, was drauf ist. Oder du hast halt die berühmten Panini-Karten, die Sammelbildchen. Es gab ja auch schon YouTuber-Sammelheftchen. Das gab es auch schon, aber halt auf Bierflaschen? Das ist neu, ja. Also ich würde mir wünschen, dass die Zigaretten, auf denen ja normalerweise Lungenkrebs zu sehen ist, als abschreckendes Beispiel ist da dann zum Beispiel Melina Sophie. Wie wäre denn das? Oh. So, also jetzt nur mal so als Beispiel. Ja, nur als Beispiel. Ja. Oder wir denken uns anderes. Da jetzt einfach frei was aus. Das wäre doch auch eine Option. Also ganz neue Werbemaßnahmen, nachdem der Webvideopreis jetzt auf den Ströher-Plakaten und der Anti-Webvideopreis demnächst in jedem siebten Überall zu finden ist. Gucken, ob du mit Videopreis gewonnen hast oder nicht. Ja. Nee, also super. Danke für diese Aktion, Feldins. Mal sehen, was da auch auf uns zukommt im neuen Jahr. Also ich finde das mega faszinierend. Also das Ding ist, auch da haben sie mich wieder. Weil ich werde wahrscheinlich, einfach nur um es mir mal anzugucken, auf jeden Fall im Supermarkt zumindest an den Bierflaschen vorbeilaufen. Mann, Robin, jetzt hör doch auf, so einen Scheiß zu machen. Also es ist ja auch nicht mal so, dass Felddienst eine besonders leckere, ich weiß nicht, Felddienst Plus, ist das vielleicht sogar alkoholfreies Bier? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Das Ding ist, das ist das einzige Bier, was ich tatsächlich mag. Hashtag Werbung oder so. Weil ich tatsächlich, ich mag halt Bier nicht und deswegen trinke ich tatsächlich. Das ist ein bisschen süßlicher, ne? Ich bin so ein Alkopop-Man. Weißt du, so, ich trinke ja tatsächlich, oder so auch generell so Cocktails. Ich mag auch zum Beispiel. Die Phase hatte ich mit 21 überwunden. Gin Tonic nicht oder so, weil mir das zu bitter ist. Aber ich habe das tatsächlich neulich gehört. Das ist wohl was Genetisches. Es gibt Leute, die haben quasi Geschmacksnerven, die quasi mit Bitter besser umgehen können, aber dafür süß sehr extrem wahrnehmen und dann süße Sachen ungern essen. Und ich bin jemand, ich liebe süß und scharf und kann bitter überhaupt nicht. Achso, ich mag eher bitter beziehungsweise sauer. Ich liebe sauer reagiere auf süß. Also so Dinge, so, die übersüß sind, da magst halt. Magst du gar nicht, ne? Diese gesüßten Kaffee, schrecklich, gesüßte Getränke. Ich mache 6 Löffel Zucker in meinen Kaffee, weil ich ihn sonst nicht genießen kann. Hilfe. Also und deswegen ist das genau mein Ding eigentlich. Ja, bei mir wäre cool, wenn die Influencer Fotos in der Zitrone drin wären. Aber das Ding, also ich muss auch dazu sagen, wir wollen jetzt keine Werbung für Alkohol machen. Ich trinke tatsächlich auch keinen Alkohol. Also ich trinke kaum Alkohol und habe auch sehr, sehr lange schon wirklich gar keinen Alkohol mehr getrunken. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich halt auch einfach nicht mehr rausgehe. Ich habe noch eine kleine Geschichte, die ich erzählen wollte, die habe ich gelesen. Das war so für mich der interessanteste Fall von Spendenbetrug, den ich mitbekommen habe seit längerem. Es geht um den Fall von einem Paar in den USA. Und die Frau dieses Pärchens ist mit dem Auto durch die Gegend gefahren, ist dann liegen geblieben. Irgendwie ist der, ich glaube, das Benzin war alle oder so. Und dann kam ein Obdachloser vorbei. Und dieser Obdachlose, der hat von seinen letzten $20, die er hatte, ist er losgelaufen und hat die dann an der Tankstelle ausgegeben, um dann für die Frau Benzin zu holen. Ist zurückgelaufen den ganzen weiten Weg und hat ihr das Benzin in den Tank reingemacht. Kannst du dir vorstellen, diese selbstlose Tat? Dann hat die Frau gedacht, Mensch, was für ein Typ. Da mache ich ein GoFundMe. Geh schon nach Hause, mache GoFundMe-Rinne. Das ist das, was man macht in Amerika, wenn du Leute siehst, die leiden. Du gehst crowdfunden. Genau, du gehst crowdfunden und da hat sie dann, nachdem wirklich alle gedacht haben, dieser Typ ist mit seinen letzten $20, und dann hat sie 400.000 US-Dollar eingenommen. Diese 400.000 US-Dollar wurden an sie ausgezahlt und rate, was sie damit gemacht haben. Sie haben es verballert in Las Vegas, so wie man es auch in Amerika macht. Denn die $400.000 hat sie sich selbst ausgezahlt, ihrem Mann ausgezahlt und ich glaube, so ein Teil hat auch noch der Obdachlose bekommen, denn diese ganze Sache ist erstunken und erlogen. Kannst du dir vorstellen, er ist gar nicht von seinem letzten $20 losgelaufen, sondern er hat gar nichts aus. So wie ich das verstanden habe, hat sie tatsächlich einfach irgendeinen Obdachlosen gecastet oder gefunden die oder den vorher die Idee gehabt. Die sind irgendwie in einer Bar auf den Typen getroffen und haben sich diesen Plan ausgedacht, weil das im Internet ja tatsächlich immer wieder, ne, du hast und diese es hat ganzen, ja funktioniert, sie hat ja recht gehabt. Ja. Also die Idee war anscheinend super. Du siehst das ja auch ständig und jetzt gerade das neue Ding bei Facebook ist, Leute, die sich zum Geburtstag statt Geschenke eine Spendenaktion wünschen. Das finde ich ja tatsächlich gar nicht schlecht. Ich finde das alles super. Das Ding ist also, es gibt auch ganz, ganz tolle GoFundMe-Kampagnen, wo Geld für richtig geile Sachen, die man auch wirklich unterstützen sollte, machen es auch. Und auch wir haben ja mit Lucci die Welt gerade ganz viele Community-Spenden gesammelt und das verteilt. Nur das Ding ist, solche Aktionen an uns, ich steige jetzt gleich in meinen Ferrari und fahre weg. Solche Aktionen zerstören halt auch das Vertrauen in solche Plattformen, die super sind, und generell in solche Aktionen. Und das ist einfach schrecklich. Und deswegen, und das finde ich ganz toll, die drei könnten jetzt auf potenziell, ich glaube, zwischen 10 und 20 Jahre Haft. Bis zu 20 Jahre, ja. Also ich glaube, der Obdachlose noch weniger. Aufgeflogen ist es, weil, das finde ich ja das Krasse daran, dass obwohl sie die Spenden eingenommen haben, ist dann aus Gier, sind sie nicht mal in der Lage gewesen, das vernünftig untereinander aufzuteilen. Der Typ, ich bin mir nicht mal sicher, ob er obdachlos war, der hat dann, ich glaube, ist zur Polizei gegangen, weil er gesagt hat, die haben mich betrogen. Und erst dadurch ist es aufgeflogen. Und da hatten die das ganze Geld aber schon bei, ich glaube, die hatten am Ende, sind nur noch $80,000 übrig geblieben oder noch weniger. Also es ist bitter. Und ja, das ist, glaube ich, ein Betrugsfall. Und da können die bis zu 20 Jahre für bekommen. Sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und ein Beispiel dafür, was auch diese Social-Media-Empörung, die dann, ne, wo dann einer sagt so, oh, guck mal, traurig, dieses arme Tier. Und dann legen alle los, wo man mit einem Mausklick versucht, die Welt zu verbessern. Wie gesagt, ich will Spenden, auch gerade Internetspenden, nicht herabwürdigen, aber man sollte vielleicht nicht jede blödsinnige Geschichte, die man so hört, glauben. Und ich glaube, da gibt es halt ganz viele, und das ist ja bei YouTube auch ganz häufig so, dass sich die Leute vor die Kamera setzen und sagen, ich bin so traurig, weil mich hat mal jemand geschubst in der Schule. Na, diese Real-Life-Stories sind ja häufig auch eigentlich nur ein Mechanismus, um euch zu triggern, um eure irgendwie diesen Beschützerinstinkt zu triggern. Und das finde ich uncool. Das darf man nicht ausnutzen. Ja. Was man auch nicht ausnutzen darf, nee, ist eine schlechte Überleitung. Das ist eine wirklich schlechte Überleitung. sind die Follow-Funktionen und die Review-Funktion. Das ist nämlich eine Sache, die uns aufgefallen ist. Wir weisen mit dem Podcast immer nur darauf hin, dass man uns in dem Subreddit abonnieren kann, aber wir weisen überhaupt nicht darauf hin, dass man uns bei Spotify folgen kann, dass man bei iTunes uns abonnieren kann, dass man da kommentieren kann. Und wir kacken ab im Vergleich zu diesen ganzen anderen Podcasts, die alle nur angefangen haben wegen uns. Und deswegen. Ja, also deswegen. Man muss vielleicht, das wollen wir vielleicht wirklich mal sagen, ihr unterstützt uns tatsächlich damit, indem ihr einen Kommentar zum Beispiel schreibt, also nicht nur im Reddit, sondern aber auch bei iTunes, geht ja, glaube ich, nur da. Bei iTunes da gerne auch eine Review, da dann gerne auch Sternewertung geben. Wir beide fragen sowas nicht häufig. Ich bin zum Beispiel auch einer, der bei eBay. Nee, gebe ich nie Reviews, wenn ich verarscht werde. Bei YouTube nie sage, abonniert mich, favorisiert mich, ne, sowas. Ja. Aber in dem Fall muss man vielleicht mal sagen, es würde uns helfen, wenn ihr nicht nur still mithört, sondern uns auch was zurückgebt. Ein bisschen Liebe in Form von Kommentaren. Sternen und Follow. Ich finde es krass, dass man bei Spotify folgen kann. Das wusste ich ja nicht. Also ich folge tatsächlich einigen Musikern, YouTubern, Podcasts jetzt nicht, aber so Gruppierungen wie The Prodigy zum Beispiel, wo ich mich sehr auf das Konzert freue, was nächste Woche ist, wo ich möglicherweise noch eine Karte ergattern kann. Genau. Und dann raste ich da aus. Und wisst ihr, was ihr auch ergattern könnt? Für 4,99 das Sky Ticket, um bis Ende Dezember noch unter anderem das Boot eben zu gucken. Hashtag Werbung. Und ihr könnt jetzt nicht nur das Boot, sondern all die Serien da sehen. Und das ist ein tolles Angebot. Und das findet ihr unter folgendem Link. bit.ly/Lästerschwestern mit AE. bit.ly/Lästerschwestern mit AE. Wenn wir beide 26 Millionen Euro hätten, ich glaube, wir würden auch eine TV-Serie machen. Mhm. Wie nennen wir die? Das Brot. Das Brot. Ja. Oder das Lester. Nee, ist nicht gut. Das ist okay. Richtig schlecht. Schneid okay, lass einfach. Wir machen einfach den Podcast aus. Tschüss.